Good morning, good morning, good morning. Guten Morgen, guten Morgen, guten Morgen. All the way from Sao Paulo to wherever in the world you are. Aus Sao Paulo, an den Ort, an dem du gerade bist. Do you remember when Peter, how he started the letter? Erinnerst du dich, wie Petrus diesen Brief begonnen hat? The chosen ones were spread all over the world. Die Auserwählten, die über die ganze Welt verstreut sind. I think we could start our devotions like this too. Ich denke, wir könnten unsere Andachten auch so beginnen. Because our devotions could spread all over the world. Denn unsere Andachten werden in der ganzen Welt verbreitet. So, fix your heart on heaven. Richte also dein Herz auf den Himmel. And get ready for action. Und mach dich bereit zum Handeln. You know, when I was young, there was a saying that was very common in the churches. Als ich jung war, sagte man einen Satz, der in den Gemeinden sehr verbreitet war. That I never liked. Den ich nie mochte. And it was actually really, really common. Er war sogar sehr weit verbreitet. And people used to say, he is so heavenly minded that he is of no earthly use. Die Leute sagten immer, er ist so sehr auf den Himmel fixiert, dass er auf der Erde zu nichts nütze ist. You know, and I remember I heard it first when I was a teenager. Ich erinnere mich, dass ich diesen Spruch zum ersten Mal hörte, als ich ein Teenager war. And I thought, but shouldn't it be that the more heavenly minded you are, the more use you are here on earth? Ich dachte, sollte es nicht so sein, dass je mehr man auf dem Himmel ausgerichtet ist, desto nützlicher man hier auf der Erde ist? And isn't that exactly what Peter says here? Ist das nicht genau das, was Petrus hier sagt? So you prepare yourself for action here, while your heart and your mind is fixed in heaven. Du bereitest dich also auf das Handeln hier vor, während dein Herz und dein Verstand im Himmel verankert sind. I really believe, ich glaube wirklich, that the more heaven is a reality for you, the more an impact you will be here on earth. Je mehr der Himmel für dich Realität ist, desto mehr Auswirkung wirst du hier auf der Erde haben. Because now you want to bring that beautiful reality down to the people around you whom you love. Denn dann willst du diese wunderbare Realität zu den Menschen um dich herum bringen, die du liebst. So, look what he says. Schau mal, was in Vers 14 sagt. As God's obedient children, als Gottes gehorsame Kinder, now comes something very serious. Jetzt kommt etwas sehr Ernstes. Never again shape your lives by the desires that you followed when you didn't know better. Sollt ihr euer Leben nie wieder nach den Wünschen gestalten, denen ihr gefolgt seid, als ihr es nicht besser wusstet. I mean, this is clear and black and white. Ich meine, das ist klar und schwarz auf weiß. In simple words, there is no way that you can still live with the same desires after you become a Christian that you had before you were a Christian. In einfachen Worten, nachdem du Christ geworden bist, kannst du auf keinen Fall nach denselben Wünschen leben, die du hattest, bevor du Christ wurdest. Do you know, it makes no sense to me how people accept Jesus in their lives and their desires don't change. Es macht für mich keinen Sinn, wenn Menschen Jesus in ihrem Leben annehmen und ihr Verlangen, ihre Wünsche sich nicht ändern. What's even sadder, noch trauriger ist es, is that when they now add Jesus to their lives, wenn sie jetzt Jesus ihrem Leben hinzufügen, and try to use him so that their same old selfish desire can be fulfilled. Und versuchen, ihn zu benutzen, um ihre alten egoistischen Wünsche zu erfüllen. That's because we've preached such a false gospel. Das liegt daran, dass wir ein so falsches Evangelium gepredigt haben. We've preached the gospel that if you just accept Jesus, your life's gonna get better, you're gonna have more prosperity, you're gonna have a happier marriage, just accept Jesus. Wir haben ein Evangelium gepredigt, das behauptet, dein Leben wird besser, wenn du nur Jesus annimmst. Du wirst mehr Wohlstand haben, deine Ehe wird glücklicher, nimm nur Jesus an. And right here Peter warns against it. Doch genau davor warnt Petrus hier. He said, you must never again allow your desire to be just like they were before you became a follower of Jesus. Er sagt, du darfst nie wieder zulassen, dass deine Wünsche, dein Verlangen dieselben sind, wie sie waren, bevor du ein Nachfolger von Jesus wurdest. Now look, he also says something very interesting. Er sagt aber auch etwas sehr Interessantes. He said that when you followed these desires, you didn't know better. Er sagt, dass du es nicht besser wusstest, als du diesen Wünschen gefolgt bist. Do you know, it's strange to me when Christians are so shocked when sinners sin. Ich finde Seele seltsam, wenn Christen so schockiert sind, wenn Sünde sündigen. Did you hear what this government official did? He's so corrupt. Hast du gehört, was dieser Regierungsbeamte getan hat? Er ist so korrupt. Well, sin is sin. Sünde sündigen nun mal. It's like, you know, there are nicer sinners and there are not so nice sinners, but sinners are sinners. Es gibt nettere Sünder und weniger nette Sünder, aber Sünder sind Sünder. You know, we need to stop putting expectation, hope in sinners to do good things. Wir müssen aufhören, von Sündern zu erwarten, dass sie gute Dinge tun. I mean, they don't know better. Die wissen es ja nicht besser. Peter makes it very clear. Before you became a Christian, you didn't know better. You followed the course of this world. Petrus macht es sehr deutlich. Bevor du Christ wurdest, wusstest du es nicht besser und bist dem Lauf dieser Welt gefolgt. And the course of this world is dictated by what the Bible called the prince of the air. Und der Lauf dieser Welt wird von dem diktiert, den die Bibel den Fürst der Lüfte nennt. You know, there are devils that are putting their thoughts into the minds of people and people do what they tell them. Es gibt Dämonen, die ihre Gedanken in die Köpfe der Menschen pflanzen und die Menschen tun, was sie ihnen sagen. Now, I do understand that there are some people who are intentionally evil. Ich verstehe, dass es einige Menschen gibt, die bewusst böse sind. I understand it. Das ist mir klar. But I do believe that the majority of people who are not Christians, they just don't know how to do any better. Aber ich glaube, dass die Mehrheit der Menschen, die keine Christen sind, einfach nicht wissen, wie sie es besser machen sollen. But Peter is saying, this is changed. It's not for you anymore. Doch Petrus sagt, das hat sich geändert. Das gilt nicht mehr für dich. Now you know better. You know that your desires cannot remain unchanged. Jetzt weißt du es besser. Du weißt, dass deine Wünsche nicht unverändert bleiben können. And the interesting thing is this. Und das Interessante daran ist Folgendes. He says, first of all, listen, you're God's obedient children. Basically, you do what God tells you. Er sagt zunächst einmal, hört zu, ihr seid Gottes gehorsame Kinder. Im Grunde tut ihr, was Gott euch sagt. I've been thinking a lot about freedom and right. Ich habe viel über Freiheit und Recht nachgedacht. A Christian has the freedom to sin, but he does not have the right to sin. Ein Christ hat die Freiheit zu sündigen, aber er hat nicht das Recht zu sündigen. A Christian has the freedom to disobey God because God doesn't control and manipulate him, but he doesn't have that right. Ein Christ hat die Freiheit, Gott ungehorsam zu sein, weil Gott ihn nicht kontrolliert und manipuliert, aber er hat nicht das Recht dazu. So Peter is saying, because you have become obedient children, you can't shape your lives by the same desires. Petrus sagt, weil ihr gehorsame Kinder geworden seid, könnt ihr euer Leben nicht nach denselben Wünschen gestalten. Do you know what I think is a very, very interesting thing? Ich finde es äußerst interessant, worüber er hier spricht. That what he's talking here is a choice that we make. Er spricht hier von einer Entscheidung, die du triffst. Because you choose if you shape your life around certain desires or not. Denn du entscheidest, ob du dein Leben nach bestimmten Wünschen gestaltest oder nicht. Are your desires sin? Sind deine Wünsche Sünde? No. Nein. Even now, you might not disagree, and that's fine. Selbst, du bist da vielleicht andere Meinung, und das ist auch okay. Even sinful desires are not sin. Selbst sündige Wünsche sind keine Sünde. Shaping your life around the sinful desires is sin. Dein Leben nach sündigen Wünschen zu gestalten ist Sünde. And that's what Peter's telling us. Genau, das sagt uns Petrus. He said, listen, don't shape your life around those desires. Er sagt, hör zu, richte dein Leben nicht nach diesen Wünschen aus. So, do you desire to be rich? Willst du also reich sein? Well, don't shape your life around that. Richte dein Leben nicht danach aus. Trust God to take good care of you. Vertraue darauf, dass Gott für dich sorgen wird. So we have to make a conscious choice that we do not shape our life around the same desires that we had before Jesus came into our lives. Wir müssen uns also bewusst dafür entscheiden, dass wir unser Leben nicht nach den gleichen Wünschen gestalten, die wir hatten, bevor Jesus in unser Leben kam. I could talk a lot about that. Darüber könnte ich noch lange reden. Always sad when Christians live by the same desires than the world does. Es ist immer traurig, wenn Christen genauso leben, wie es die Welt tut. See you tomorrow. Bis morgen.